Erster, ihr sollt alle Gebote, die ich euch heute gebe, sorgfältig befolgen, damit ihr am Leben bleibt, euch vermehrt und das Land einnehmt, das Jahwe euren Vätern versprochen hat. Zweiter, denke daran, wie Jahwe, dein Gott, dich 40 Jahre lang in der Wüste geführt hat, um dich zu prüfen und demütig zu machen, damit er sieht, ob du seine Gebote befolgen willst oder nicht. Dritter, er machte dich demütig, ließ dich hungern und gab dir dann Manna zu essen, das weder du noch deine Väter kannten. Das tat er, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern von jedem Wort, das von Jahwe kommt. Vierter, deine Kleider wurden in diesen 40 Jahren nicht alt und deine Füße schwollen nicht an. Fünfter, du sollst erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dich erzieht, so wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Sechster, deshalb befolge die Gebote Jahwes, deines Gottes, indem du nach seinen Regeln lebst und ihn respektierst. Siebter, denn Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land mit Bächen, Quellen und Seen, die in Tälern und Bergen entspringen. Achter, es ist ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigen und Granatbäumen, mit Olivenbäumen und Honig. Neunter, in diesem Land wirst du nicht hungern, sondern alles haben, was du brauchst. Es ist ein Land, dessen Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Erz graben kannst. Zehnter, wenn du gegessen und satt bist, sollst du Jahwe, deinen Gott, für das gute Land loben, das er dir gegeben hat. Elfter, pass auf, dass du Jahwe, deinen Gott, nicht vergisst und dann seine Gebote und Regeln nicht mehr befolgst, die ich dir heute gebe. Zwölfter, wenn du satt isst und dir schöne Häuser baust. Dreizehnter, wenn deine Rinder und Schafe mehr werden, du viel Silber und Gold besitzt und dein ganzer Besitz größer wird. Vierzehnter, dann werde nicht überheblich und vergiss Jahwe, deinen Gott, nicht. Er hat dich aus Ägypten, dem Land, wo du ein Sklave warst, herausgeführt. 15. Er führte dich durch die große und schreckliche Wüste, wo es Giftschlangen, Skorpione und trockenes Land ohne Wasser gibt. Er ließ dir Wasser aus hartem Felsen kommen. 16. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen, das deine Väter nicht kannten. Das tat er, um dich demütig zu machen und zu prüfen, damit er dir später Gutes tun konnte. 17. Und denke nicht, meine eigene Kraft und Stärke haben mir diesen Reichtum gebracht. 18. Denke stattdessen an Jahwe, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, reich zu werden. So erfüllt er sein Versprechen, das er deinen Vätern gegeben hat, wie es heute geschieht. 19. Wenn du aber trotzdem Jahwe, deinen Gott, vergisst, so dass du anderen Göttern folgst, ihnen dienst und sie anbetest, dann sage ich euch heute ganz klar, dass ihr zugrunde gehen werdet. 20. Ihr werdet genauso zugrunde gehen wie die Völker, die Jahwe vor euch vernichtet. Das ist die Strafe dafür, dass ihr Jahwe, eurem Gott, nicht gehorcht habt.